Ruhige unserer Zeit nimmt keine Rücksicht auf das, was wir empfinden, was wir gerne länger noch genießen würden. Doch bleibt die schöne Erinnerung und dankbar schauen wir auf. Schön die Zeit mit dir, sie war schön, Gott schenkte sie, damit wir geistlich reiften. Wir danken unserem Gott dafür, dass diese Zeit mit dir gute Spuren hinterließ. Hat es einander zu vertrauen und frei zu reden, wenn es Freuden oder wenn es auch Probleme gab. Vor Gott zusammen knieten nieder und baten für schön die Zeit mit dir. Sie war schön, Gott schenkte sie, damit wir geistlich reiften. Wir danken unserem Gott dafür, dass diese Zeit mit dir gute Spuren hinterließ. Hoffnung schaust du in die neue Zukunft. Wir gönnen dir das Glück, das Gott dir und deinem Manne zugedacht. Wir wünschen euch nun Gottes Segen, dass ihr zu seinem Ruhm möget leben. Sie war schön.